ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Die Nachrichten. Nürnberg. Energie und Getreidepreise steigen und damit auch der Preis für Bier. Der Deutsche Brauereiverband rechnet damit, dass Bier um 10% teurer wird. Der Grund für den steigenden Bierpreis ist einfach. Die notwendigen Rohstoffe wie Hopfen, Malz und Gerste sowie Energie sind teurer geworden. Daraus ergebe sich auch eine notwendige Anhebung des Verkaufspreises pro Kasten um 1,10 Euro, sagte der bayerische Präsident des Verbandes der Privatbrauereien, Gerhard Hildenfritz, heute in Nürnberg. Berlin. Die Kaufkraft der Deutschen ist in diesem Jahr nur leicht gestiegen. Der Wohlstand findet sich dagegen in der Schweiz, in Liechtenstein und Luxemburg. Im Durchschnitt stehen jedem Deutschen jährlich 18.055 Euro zur Verfügung und damit 2,5% mehr als im Vorjahr, wie das Nürnberger Marktforschungsinstitut IFK heute mitteilte. Damit liegt die größte Volkswirtschaft des Kontinents in der europäischen Rangliste weiterhin den 10. Platz ein und gehört damit wenigstens nicht zu den Schlusslichtern. Am Wochenende ist es wieder zu einem Wanderunfall gekommen. Ein 30-jähriger Wanderer stürzte auf einem Wanderweg in der Region Leichenbach. Dabei verletzte er sich ein Sprunggelenk, sodass er den Abstieg nicht fortsetzen konnte. Zum Glück war er in der Lage, selbst die Bergrettung zu alarmieren. Er wurde vor Ort erst versorgt und anschließend ins Tal transportiert. In diesem Zusammenhang warnt der Bergrettungsdienst erneut vor schlecht geplanten Wandertouren. Viele Unfälle seien darauf zurückzuführen, dass Wanderer Wetterberichte ignorieren und sich selbst überschätzen. Manche hätten nicht einmal ein aufgeladenes Handy dabei. Bei jeder Tour solle man zudem die Notrufnummer mitnehmen. Frankfurt am Main. Erpressung, Frechheit, Desaster. Die Bahn empört sich über den geplanten Totalstreik der Lokführer, will aber kein bisschen nachgeben, sondern den Arbeitskampf mit Notfahrplänen durchstehen. Der Chef der Lokführergewerkschaft denkt schon über Ausfälle im kommenden Monat nach. Die Bahn will auf den Arbeitskampf im Personenverkehr mit Notfahrplänen reagieren. Die Ersatzfahrpläne stehen unter bahn.de zur Verfügung. Außerdem wird die kostenlose Informationshotline 0800 99 77 33 bis zum Ende des angekündigten Streiks freigeschaltet. Hamburg. Verwüstete Straßen, brennende Polizeibüros, Tote und Verletzte. Kommt all das auch auf den deutschen Fußball zu? Die Polizeigewerkschaft hält massive Gewaltanwendung von Fußballanhängern auch hierzulande für möglich. Sprecher von Faninitiativen sprechen von Übertreibung. Die Lage ist aber ernst, zumindest nach Meinung der Gewerkschaft der Polizei. Auch in Deutschland könnte es schnell zu ähnlichen Problemen kommen, wie zuletzt in Italien. Die Polizei spricht von einer radikalen Hooligan-Szene und erschreckend hoher Gewaltbereitschaft. Halle, Berlin. Die Leopoldina in Halle, die älteste Wissenschaftlerakademie Europas, soll künftig die Nationale Akademie der Wissenschaften für Deutschland werden. Das kündigte die Bundesbildungsministerin am Freitag im Deutschlandfunk an. Die Nationale Akademie solle auf Basis der Wissenschaft die Politik beraten und Deutschland in der internationalen Forschung vertreten, so die Ministerin. Die Leopoldina gilt als die am längsten ununterbrochen existierende naturwissenschaftlich-medizinische Akademie der Welt. Sie hat weltweit rund 1250 Mitglieder, darunter mehr als 30 Nobelpreisträger. Das waren die Nachrichten. Und gute Gesundheit.